Dann fange ich jetzt mal an. Also einige Sachen, die jetzt genannt wurden, greife ich auf, andere nicht, aber wie gesagt, soll eben so workshop-mäßig sein, dass wir das alles versuchen können. Und jetzt noch kurz zur kritischen Technologie in Trier, zu dem autonomen Seminar seit 2007. Und wir sind auch im Netz vertreten seit 2008, bin ich da dabei. Okay, erstmal kurz zur heutigen Psychologiekritik. Also es wird immer so sein, ich habe so ganz viele Zitate rausgesucht und die lese ich eher so vor, deswegen habe ich auch keinen ArbeiterInnen oder PsychologInnen eingeführt, aber meistens auch die eben aus den 80ern oder so und das habe ich einfach so gelassen. Also, wissenschaftliche und politische Arbeit von der eigenen Einbezogenheit in die gegebenen Machtverhältnisse abstrahiert, trägt zur Festigung herrschender Verhältnisse bei. Sie ist Ausdruck respektive Handlungsfähigkeit, das heißt, bleibt darauf ausgerichtet, Macht und Kontrolle über andere zu gewinnen. Also wer war denn gestern im Einführungsvortrag von Markus? Aha, genau, da werden jetzt auch Sachen sozusagen wiederholt, die da schon ein bisschen angesprochen wurden. Und die Frage ist eben, inwieweit reflektiert wissenschaftliches Erkenntnisstreben Befangenheiten in gesellschaftlicher Interessenverhaftung? Und der Vorwurf an die Psychologie ist eben, dass sie ökonomisch-soziale Probleme in psychologisch-individuelle umformt. Also Psychologie als Herrschaftswissenschaft verstanden und Ziel ist es eben da, in den fremdbestimmten Verhältnissen individuell zu bestehen. Das heißt, man sagt nicht, es gibt irgendwie, wenn jemand in der Fabrik steht, sagt man nicht, es ist halt schlecht, dass es eine Fabriken gibt oder es ist eine Ungerechtigkeit, dass da Leute stehen müssen, sondern man sagt, ja, wenn du es nicht schaffst, dann ist es halt deine Schuld, weil du bist nicht stressresistent oder so. Und jetzt kommen wir zum Ziel subjektwissenschaftlicher Forschung. Die Überwindung der Konkurrenz setzt voraus, dass man gegen jede Form von Unterdrückung kämpft, auch gegen solche Formen, von denen man profitiert und die man daher zu übersehen pflegt. Statt unmittelbare Selbstermächtigung, also Empowering zu versprechen, ist zentrales Thema subjektwissenschaftlicher Forschung unsere gegenseitige Selbstentmächtigung durch die Ausrichtung auf die bloße individuelle Entwicklung, die unter gegebenen Bedingungen immer die Entwicklungslosigkeit anderer voraussetzen hat. Also ein sehr langes, typisch kritisch-psychologisches Sätzchen. Aber was es eigentlich heißt, ist eben, man muss gucken, dass man auch selber sozusagen damit drinsteckt, dass man eigentlich auch dazu beiträgt, andere zu unterdrücken, dass man nicht sich zu einfach macht und sagt, okay, der Fabrikbesitzer ist schuld, sondern man selber steckt da halt irgendwie mit drin. Genau, und wenn man sozusagen als Psychologin oder Psychologe sagt, was ich damit sozusagen ausdrücken will, ist, dass man extrem aufpassen muss, sich dann selber rauszunehmen und sagt, ja, ihr alle checkt's nicht, aber ich bin hier auf dem Kongress, ich habe es total umrissen. Genau. Also es ist das Problem eben von Subjektwissenschaft versus Kontrollwissenschaft oder ob man Theorien über Menschen macht oder Theorien für Menschen. Und der Arbeitspsychologie würde ich sozusagen vorwerfen, eher Theorien über Menschen zu machen, und zwar wie kann man eben Prozesse optimieren, wie kriegt man Leute dazu schneller oder besser. Ich hätte wirklich diese Tür da aufsperren sollen. Okay. Subjektwissenschaftliche Untersuchungen als Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen, also Gestaltungsspielräume aus der Sicht der Beschäftigten schaffen. Also Subjektwissenschaft guckt sich sozusagen nicht nur an, wie geht es der Person, sie kann individuell nicht mit Stress umgehen oder so, sondern man guckt auch, in welchen Bedingungen befindet man sich also gerade. Also es ist natürlich wahrscheinlich angenehmer, wenn man, was weiß ich, der Chef von einer Firma ist, als wenn man das Azubi ist. Okay. In der kritischen Psychologie hängt eine Überwindung von Leiden von der Überwindung behindernder Bedingungen ab. Also das heißt, man kann Bedingungen sind durchaus werden als veränderbar begriffen. Und kritische Psychologie soll eben einen Beitrag zur Selbstaufklärung des Menschen über seine gesellschaftlichen Abhängigkeiten als Voraussetzung dafür, seine Lage zu verbessern. Also ich muss sozusagen erstmal verstehen, wo ich mich gerade befinde, in welchen Strukturen oder was mich behindert, wie wir uns vielleicht gegenseitig behindern, und damit kann ich sozusagen meine Lage verbessern. Inwieweit man sie tatsächlich verbessern kann oder wie sehr man sozusagen drin verhaftet ist, kann man vielleicht später zusammen besprechen, weil da habe ich auch kein abgeschlossenes Wissen natürlich dazu. extrem schwierig ist. Okay, aber Unterdrückung ist umso effektiver, je weniger sie bewusst wird. Das heißt, man kann auf jeden Fall sich mal angucken, was passiert überhaupt. Leugnung der Partizipation an der Macht ist ein wesentliches Moment eigener Unterwerfung oder Unterwürfigkeit. Die Vorstellung, uns Kraft, Charakterstärke oder politischer Bewusstsein über respektive Verhältnisse erheben zu können, festigt die Ideologie individueller Freiheit und Autonomie. Das war das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man sich nicht sagen kann, ja, ich bin ja hier auf dem Kongress, ich mache hier Vorträge und versuche hier was zu verändern, und die Angestellten schauen immer RTL 2 und checken es gar nicht und bleiben da oder was weiß ich, die Chefs unterdrücken. So klar, würde ich sagen, kann man das nicht trennen. Okay, jetzt kommt erstmal zur Tradition der Arbeitspsychologie. Angefangen mit Taylor, 1856. Und zwar, welche Leistungen können dem Arbeiter abverlangt werden und macht da eben die Tätigkeitsanalyse zur Effizienzsteigerung. Und ich habe mir dann so ein AO-Buch genommen und es war echt witzig, weil Taylor hat gesehen, die Leute laufen innerhalb von der Fabrik ganz langsam und wenn sie dann aus der Arbeit rauslaufen, laufen sie ganz schnell. Und hat er sich gefragt, wie kann das sein, die können ja eigentlich schneller laufen, warum machen die das nicht? Also alles gelesen, ich muss auch wirklich lachen, weil ich dachte, okay, warum nur machen die das nicht? Okay, denn, dann kommt er darauf, der Homo economicus ist verantwortungsscheu und nur durch Geld zu motivieren zur Arbeit. Dann hat Ford 1922 die Fließbandarbeit eingeführt, eben Eignungsuntersuchungen zu Personalauswahl, kamen wir das erste Mal vor und Gewerkschaften und auch. Und jetzt werden wir ein bisschen moderner. Also heute zum Beispiel Wolpert sagt, Arbeitspsychologie soll einen Beitrag zur Rationalisierung und Effizienzsteigerung der Arbeit leisten. Und als ich das Zitat gefunden habe, das fand ich eigentlich ganz gut, weil manchmal soll Arbeitspsychologie angeblich auch noch was ganz anderes, und da steht es wenigstens so da, was ich auch ihr unterstellen würde, dass sie will nämlich Leistungssteigerung. Genau, und McGregor sagt, die menschliche Schaffenskraft voll in den Dienst wirtschaftlicher Unternehmen. Ja, können wir auf jeden Fall noch später drüber reden, ob das so gut ist. Auf was ich mich hauptsächlich beziehe, ist ein Buch von Ute Oberst von Osterkamp von 81, das heißt Motivationsforschung, Band 1 und 2, und das ist von Band 1. Die ganzen Zitate, die jetzt kommen, sind sozusagen eigentlich aus dem Buch so mehr oder weniger übernommen. Genau, und da. Und das ist eigentlich auch die einzige so arbeitspsychologische Quelle, die ich gefunden habe, wo, also es gibt noch andere Sachen. Es gibt noch andere Forschung, auch von Haupt und so, aber so in dem Bereich, wie kann man sozusagen die Konzepte der Arbeitspsychologie kritisieren, ist das so das, was ich, wo ich am meisten rausziehen konnte, sozusagen. Also, früher war es so, dass die Nutzung der Arbeitskraft durch stetige Verlängerung des Arbeitstages vorangetrieben wurde. Nach Festsetzung des Normalarbeitstages, also feste Stundenzahl, zum Beispiel nur 8 Stunden, musste man aber die Steigerung der Arbeitsintensität einführen. Das heißt, verstärkte Verausgabung von Arbeitskraft und erhöhte Beanspruchung des Arbeiters. Die Arbeiter versuchen diese durch das Management angestrebte Leistungssteigerung bzw. Steigerung der Arbeitsidentität zu verhindern, indem sie mit möglichst geringerem Aufwand die Aufgaben erledigen und bei kleinstmöglichem Verschleiß der Arbeitskraft die materiellen Voraussetzungen für ihr eigentliches Leben zu schaffen, das erst außerhalb des Arbeitsbereichs beginnt. Das heißt also, das Unternehmen will den Mehrwert und der Arbeiter hält aber sozusagen dreisterweise die Leistung zurück, weil er sie nicht von selber bringen möchte. Das ist sozusagen das Ausgangsproblem der Arbeitspsychologie. Und diese Diskrepanz zwischen der Leistungsfähigkeit und der tatsächlich in den Produktionsprozess eingebrachten Leistung zu verringern. Das, was ich gerade gesagt habe, ne? Wieso kann er eigentlich draußen zu schnell laufen und läuft aber innen zu langsam? Und die Aufgabe des Managements ist also, Mittel und Wege zu finden, dass der Arbeiter von selbst seine Arbeitskraft voll verausgabt. Adäquates Führungsverhalten ist nicht, die Probleme der Arbeiter inhaltlich zur Kenntnis nehmen und für tatsächliche Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu sorgen, sondern die Untergebenen von den Entscheidungen des Managements zu überzeugen und in ihnen den Wunsch zu wecken, das zu tun, was sie tun sollen. Das zu wollen, was sie sollen. Das hat der Morris auch gestern gesagt. Genau. Dass man sozusagen diese Diskrepanz beseitigt, die volle Leistung verlangt und stellt eigentlich sozusagen so eine Art Humanismus dar. Okay. Jetzt zur Aufgabe der Arbeitspsychologie. In den 60ern wurden dann sogenannte Counseling Programs eingeführt. Und zwar war es zur Anpassung des Arbeiters an die bestehenden Arbeitsbedingungen und die Reduktion von Fluktuationen und entsprechend Fortbleiben und so weiter. Und diese Counselors, also würde man sagen Arbeitspsychologen oder so, hatten die Aufgabe, den Arbeitern zuzuhören, Spannungen abzubauen, Unzufriedenheiten zu mildern und das Denken der Arbeiter in konstruktive Bahnen zu lenken. Also sie sollten sozusagen zuhören und sich das anhören, aber machen sollten sie eigentlich nichts. Also sollten sie de facto auf gar keinen Fall irgendwas, sondern ihre Funktion war, sich mit den Haltungen der Arbeiter gegenüber den Problemen nicht, aber mit den Problemen selbst zu befassen. Ja, und aus dem Unterschied, dass viele Arbeiter sich nach dem Gespräch, aus dem Umstand, dass viele Arbeiter sich nach dem Gespräch mit den Counselors besser fühlten, ohne dass objektive Arbeits- und Lebensbedingungen geändert wurden, schlossen die Sozialwissenschaftler im Dienst des Kapitals, dass der Arbeiter tatsächlich auch keine Probleme mit diesen objektiven Bedingungen hat, dass es demnach unnötig sei, auf Forderungen der Arbeiterschaft einzugehen. Also dieses Zuhören und diese menschliche Zuwendung verbessert erstmal so das Klima, würde ich sagen. Gut. Was der Arbeiter also wirklich brauche, sei emotionale Zuwendung, das Gefühl, als Mensch behandelt zu werden. Alles, was die Arbeiter erwarten, sei geduldiges und höfliches Zuhören, unterstützt, wenn nötig, durch eine Erklärung, warum man nichts tun kann. Und genau diese Bildchen, die habe ich aus, in PowerPoint, das ist drin. Und ich weiß nicht, wer hat den Film Work Hard Play gesehen? Ach, ein paar. Ja, genau. Also, ja. Gut, dann komme ich jetzt zur arbeitspsychologischen Forschung. Also, wesentlicher Faktor sind also zwischenmenschliche Beziehungen im Betrieb und ein richtiger Führungsstil. Und der sollte eben nicht, möglichst nicht autoritär, sondern demokratisch sein. Und mit diesem demokratischen Führungsstil sollten die Bedürfnisse der Untergebenen nach menschlicher Wärme, Anerkennung, Information und so im Wesentlichen durch freundliches, die Gleichheit herausstellendes Verhalten befriedigt werden. Also man hat sozusagen erforscht und herausgefunden, wir können nicht hier von oben so hierarchisch immer sagen, du machst das, sondern man sagt eher so, oh, hast du vielleicht Lust, willst du vielleicht... Also es gibt zum Beispiel so zwei Sachen zur Auswahl und dann kann man sich da eine aussuchen. Genau, das zielt aber nicht darauf an, dass man sich tatsächlich irgendwas aussuchen könnte, sondern dass es eben den Anschein erweckt, man könne das. Und da komme ich auch zur Partizipation. Also das hat man herausgefunden, ah ja, Partizipation in der Arbeit, das ist gut. Partizipation ist die Heranziehung von Arbeitsgruppen bei der Vorbereitung von Entscheidungen des Managements, die ihre unmittelbare Arbeitssituation betreffen. Dabei werden den Arbeitern keine weitgehenden Entscheidungsbefugnisse übertragen, sondern lediglich die Verfügungsgewalt über den kleinen Ausschnitt des Gesamtbetriebes, den sie täglich vor Augen haben. Und die Vermutung ist eben, bei geschicktem Führungsstil wird die Arbeitsgruppe ohnehin auf diejenige Lösung einer Aufgabe gebracht, die im Sinne des Managements ist. Wobei aber den Arbeitern das Gefühl vermittelt wird, sie hätten die Entscheidung selbst getroffen oder zumindest an den Teil gehabt. Also wir wissen eigentlich, wo wir hinwollen. Ich habe mich so ein bisschen an Schule erinnert. Da weiß ja auch sozusagen die Lehrerin schon vorher, was die Kinder lernen sollen. Und dann fragt man, was meint ihr? Und dann, also, okay, aber kann man vielleicht, Schule kann man auch kritisieren, aber da ist es eben so, eigentlich wissen wir schon, wo wir hinwollen. Und dann versuchen wir es aber so zu tun, als hätten es andere entschieden. Und es sind natürlich keine echten Entscheidungen. Also fusionieren wir oder machen wir irgendwas Gesamtwirtschaftliches Großes, sondern so, wie denkst du, wo denkst du, sollten wir die Schrauben lagern? Entschuldigung, ist das jetzt immer noch von das ist noch aus? Genau, das kommt jetzt alles, was jetzt eigentlich kommt, das ist aus diesem Motivationsbuch. Okay. Und das ist natürlich schon ein bisschen älter, also 80er, aber ich denke, es ist trotzdem noch relativ aktuell so vom. Da wurden ja die Grundlagen auch gelegt für die aktuelle Arbeitspsychologie, die genau, so non-direktive Führungsstile anschaut. Genau, transformational, also charismatisch, visionär. Also die Konsequenz ist, die Arbeiter akzeptieren diese Entscheidung und setzen sich für ihre Verwirklichung ein. Und der Vorteil der Partizipation ist, Der Einzelne kann das Gefühl von Wichtigkeit und Einflussmöglichkeit auskosten. Ne, also das ist sozusagen, da wird hier Gellermann zitiert in dem Motivationsbuch und genauso wird das halt auch dann hingeschrieben. Ne, kann das Gefühl von Wichtigkeit auskosten. Und ich habe dann auch aktuelle Sachen aus der Arbeitspsychologie raus und es ist teilweise wirklich, also finde ich, ja, eklig, wie das formuliert ist. Ja. Ich habe mal eine Frage, und zwar bei uns wurde ziemlich viel gesagt, dass wenn, also das ist, beziehungsweise gibt es ja, glaube ich, auch ein Modell, das besagt, je mehr Verantwortung man tragen kann, je größer der Spielraum ist, also in einem höheren, auf einem höheren Entscheidungsniveau aber auch, desto geringer ist die Chance, dass die Leute einen Burnout haben. Also das ist ja nochmal ein anderer Vorteil dieses non-direktiven Führungsstils, als einfach nur, dass die Leute auch mal Wichtigkeit auskosten können. Ist das, also ist das, kann man das bestätigen? Ist das so, dass die Leute dann weniger Burnout haben oder ist das eventuell einfach nur ein methodischer Fehler? Also ich würde sagen, also dieses sozusagen solche Ergebnis kenne ich auch. Ich komme dann auch noch zur Qualität der Arbeit, also was sie dann gemacht haben, um die Arbeit besser zu machen, das wäre sowas wie Handlungsspielraum oder Kontrollmöglichkeiten, was du gesagt hast. Und ich denke, in den arbeitspsychologischen Studien korreliert es auf jeden Fall, oder könnte sein, dass es mit weniger Burnout korreliert. Also ich denke, die spannende Frage ist da inhaltlich, ob das halt stimmt. Ne? Also auch zu flachen Hierarchien oder so, wenn ich jetzt in einem Designbüro arbeite, wo alle in Flipflops hingehen und mit dem Skateboard fahren, aber irgendwie, also kommt es mir halt nicht so vor, als wäre es eine Hierarchie, weil ich alle duze und so, aber de facto ist ja trotzdem irgendeiner, schmeißt mich raus und stellt mich ein und so. Also wenn diese Hierarchien verdeckt werden und ich, wenn ich, kommt dann darauf an, ob es wirklich hier Kontrolle ist, also wenn ich jetzt sage, ich bin in der Uni, ich kann da kommen, wann ich will, ich kann da gehen, werde vielleicht schlecht bezahlt oder so, aber immerhin, oder auch in den sozialen Berufen, ne? Ich kann unglaublich viel entscheiden in so einem kleinen Bereich, aber eben nicht, nicht in echt so. Also können wir vielleicht wieder darüber sprechen, aber dass diese Studien, von denen das rausfinden, dass es gering miteinander einhergeht, könnte ich mir schon vorstellen. Aber die Frage ist halt immer, was das inhaltlich oder so in echt bedeutet. Genau, dann komme ich jetzt zum nächsten Punkt, der Human Relations Theorie, immer noch aus dem gleichen Holzkampf-Busterkapitel. Der Arbeiter in der Sicht der Human Relations Bewegung ist also ein Übergefühlsmensch, der, wenn man nur seine Bedürfnisse nach Zuwendung und menschlicher Wärme entspricht und ihm den Eindruck vermittelt, für voll genommen zu werden, darüber seine objektiven Interessen und berechtigten Forderungen vergisst. Zur Beseitigung von Unzufriedenheit und Stärkung der Motivation brauchen ebenfalls nur die Einstellungen und Haltungen verändert zu werden. Und das, denke ich, ist auch in der heutigen Arbeitspsychologie, also so ein sehr großer Arbeitsbereich an den Einstellungen arbeiten. Ne? Also kognitiv, wie kann ich Bewertungs-, Bedeutungs-, Lazarus, wer diese Modelle kennt. Das ist ziemlich unmenschlich, ist, ne? Also zu sagen, ja, du hast keinen Bock auf Arbeit, dann müssen wir mal an deiner Einstellung arbeiten. Also das würde Wilhelm Reich als Faschismus definieren, weil er eben sagt, das ist so eine Fremdsteuerung. Ja, das ist echt ziemlich krass. Okay, nochmal zum Counseling. Also, ich wiederhole mich jetzt gerade ein bisschen. Der Arbeiter soll durch menschliche Wärme, emotionale Zuwendung und ein offenes Ohr für seine Sorgen und von den objektiven Problemen seiner Lage und den sich daraus ergebenden Forderungen abgelenkt werden. Und der demokratische Führungsstil wäre eben die gleichberechtigte Behandlung in freundlicher Art. Gleichberechtigte Behandlungsvortäuschung, ein freundlicher Umgangston als effektivere Mittel zur Propagierung des Kapitalstandpunkts. Genau, was ich gerade schon gesagt habe, ist eigentlich eine Pervertierung menschlicher Zuwendung, also ein scheinbares Interesse des Managements, als eigentlich ausschließlich Ausdruck einer wissenschaftlich begründeten Pervertierung menschlicher Zuwendung, in dem hier Interesse vorgespielt wird. Damit eine Motivationserhöhung der Arbeiter erreicht wird, ohne dass ihre Lage verbessert zu werden braucht und ohne dass den Arbeitern ein stärkerer Einfluss auf den Betrieb eingebracht werden muss. Okay, jetzt komme ich zu dem, was wir gerade hatten mit der Qualität der Arbeit. Also obwohl sozusagen die Human Relations, also die Beziehungen verbessert wurden, also der Chef fragt immer, ja, was willst du heute machen, dies oder das, aber irgendwie bringt der Arbeiter trotzdem noch nicht, was wir am Anfang hatten, die volle Leistung, die er könnte. Also, trotz Human Relations fortbestehende Unwilligkeit der Arbeiter, ihre Kräfte in der Produktion voll zu verausgaben. Und dann kam man darauf, Problem scheint die Qualität der zu verrichtenden Arbeit zu sein. empirische Untersuchungen haben ergeben, dass Arbeiter Forderungen nach interessanter Arbeit, mehr Abwechslung, Selbstständigkeit und Verantwortung bei der Durchführung der Produktionsaufgaben fordern. Und Lauterburg sagt, wieder zitiert aus dem Holzkamp-Buch, heute hat der Arbeitnehmer folgende esoterische Anliegen. Er möchte einen sinnvollen Beitrag leisten, er möchte nicht in der Routine stecken bleiben, sondern mit seiner Aufgabe wachsen können. Er möchte Anerkennung verdienen und erhalten. Er will nicht vegetieren, sondern bei dem, was er tut, Spaß haben und einen Sinn darin erkennen können. Okay, das wäre jetzt so die Forderung, also es soll Spaß machen und es soll schön sein. Daraufhin kommen wir zur Humanisierung der Arbeit. Also wie können wir die Arbeit sozusagen interessanter oder scheinbar interessanter gestalten? Also das hat tatsächlich gar nichts mit Humanisierung zu tun, sondern eben mit Arbeitsgestaltung, dass es, auch wenn es wahrscheinlich noch in echt langweilig ist, nicht so langweilig wirkt oder so. Also es handelt sich um die Umgestaltung der konkreten Arbeitsbedingungen in Richtung erhöhten Abwechslungsreichtums und erhöhte Anforderungen an die Selbstständigkeit des Denkens und der Verantwortung. Was wir auch gerade gesagt haben, Handlungsspielraum, Kontrollmöglichkeiten, da wurde eben Job Rotation eingeführt, systematischer Wechsel der Arbeit, Job Enlargement, also Arbeitserweiterung, Ausdehnung des Aufgabenbereichs und Job Enrichment, Arbeitsbereicherung, also Anreicherung der Arbeit mit komplexeren manuellen und intellektuellen Anforderungen. Okay, jetzt bin ich sozusagen durch mit dem Motivationsbuch, relativ fix, und komme jetzt aber zu den modernen, also das heißt modernen, noch moderneren Begriffen der Arbeits- und Organisationspsychologie, zum Beispiel Wertschätzung, wird definiert als Lob und Anerkennung für erreichte Ziele und gute Leistungen. Und ich finde, das hat so eine positive, implizite Konnotation. Also eigentlich ist doch Wertschätzung was Gutes. Ne? Man behandelt die Menschen menschlich. Aber was sozusagen dahinter steckt, ist schon, also dass sie eben Leistung bringen sollen. Ne? Auch mit so einer Wir-Rhetorik, dass man das alles zusammen entscheiden könnte. Aber die Mitsprache ist eben nur pro forma und man hat keine wirklichen Veränderungsmöglichkeiten. Ja genau, und eingebrachte Anmerkungen entfalten auch keine Wirkung. So, das habe ich jetzt zitiert auf einer kleinen Broschüre, die Wertschöpfung durch Wertschätzung heißt. Also Bernhard sagt, Innovation und damit auch die kreative Wertschätzung in Unternehmen ist das Werk von Menschen. Nichts beflügelt die Innovationskraft so sehr wie die intrinsische Motivation von Mitarbeitern. Ein wesentliches Mittel, diese Motivation auf hohem Niveau zu erhalten, ist die Wertschätzung für die kreativen Ergebnisse der Mitarbeiter. Also hier steht eben klar der Wertschöpfungsgedanke als Motiv hinter dem wertschätzenden Verhalten und damit, ja, also das ist sozusagen ein Motivationsmittel zur Leistungssteigerung, so würde ich das hier verstehen. Dann komme ich noch kurz zu Engagement. Ist definiert als, also Arbeitsengagement, ein positiv-affektiv-motivationaler Zustand der Erfüllung mit den drei Facetten Elan, Hingabe und Absolviertheit. Mit dem Trend zur positiven Psychologie fand es in den letzten 20 Jahren immer mehr Beachtung in der Forschung. Und Engagement steht im Gegensatz zu Burnout und wird als energetisierend, involvierend und positiv erfüllend beschrieben. Also ich wollte das jetzt einfach mal so sozusagen unkommentiert stehen lassen und wir können jetzt dann gleich in den Gruppen darüber reden, ja, wie man vielleicht Engagement noch verstehen könnte oder was das eigentlich für ein Konzept ist oder eigentlich für einen Sinn macht, damit ja, im Arbeitskontext sozusagen, warum man das da braucht oder wo man vielleicht noch Engagement hätte in der Freizeit oder wie man das vielleicht noch anders definieren könnte. Okay, jetzt habe ich die Folgen. Eichinger hat sozusagen bei der sozialen Arbeit untersucht, subjektwissenschaftlich, wie man da, also ich habe das Buch nicht ganz gelesen, ich habe mir nur kleine Sachen rausgepickt, wie da sozusagen Leute arbeiten und wie da auch Bedingungen sozusagen Hierarchien versteckt werden oder so. Und die Folgen, wenn man, ja, ich lese einfach mal vor, also interne Konkurrenz durch verschiedene Kontroll- und Vergleichsverfahren, Einzelkämpfertum, also die Folgen von moderner Arbeit oder auch von Arbeit, in der man sich sozusagen wohlfühlt oder in der die Bedingungen so gemacht werden, dass eben die Zusammenhänge nicht klar aufgedeckt sind. Die Folgen werden auch geringe Solidarität, Kollegialität und Hilfsbereitschaft und strategisches Verhalten zueinander. Aber trotzdem kann man irgendwie feststellen, was du auch gesagt hast, mit den Kontrollmöglichkeiten, dass die Leute irgendwie zufrieden sind, obwohl die prekären Arbeitsbedingungen sind, wegen diesem großen Handlungsspielraum. Ne? Also ich habe so die ganzen Möglichkeiten, ich kriege nicht viel bezahlt, aber dahinter steckt trotzdem Angst vor Kündigung und befristete Arbeitsverträge und die Konkurrenz wird eben ausgeblendet. Okay, dann fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Also wir haben ganz am Anfang gesagt, Subjekte können sich zu Bedingungen verhalten und dies eventuell verändern. Kritische Psychologie will einen Beitrag zur Selbstaufklärung der Menschen über seine gesellschaftlichen Abhängigkeiten, als Voraussetzung dafür, seine Lage zu verbessern. Im Gegensatz dazu wollten diese Counselors nur zuhören, aber eigentlich nichts ändern. Unter der Humanisierung der Arbeit wurde in dem Motivationsbuch von Holzkamp und Osterkamp verstanden eben Abwechslungsreichtum und erhöhte Anforderungen. Genau, hinter den Begriffen Wertschätzung und Engagement steckt eigentlich dieser Leistungsgedanke. Und dann jetzt noch ganz zusammenfassend, was sollte Wissenschaft? Wissenschaft sollte das Individuum befähigen, die gesellschaftlichen Abhängigkeiten, in denen es sich befindet, zu erkennen, nicht die Machtverhältnisse, die diese Abhängigkeiten verdecken, zu reproduzieren. Also sozusagen, was ich mir überlegt habe, was man so als Lösung machen könnte, man könnte erstmal erkennen oder versuchen zu erkennen, was sind eigentlich die Zusammenhänge, in denen die Leute sich befinden und eventuell kann man dann eben auch was verbessern. So, gut, jetzt kommen wir zum Workshop, habe ich zu lange geredet. Ich habe diese vier Themenvorschläge sozusagen und dann würde ich einfach sagen, wir setzen uns in vier Gruppen, je nachdem, wen was interessiert und diskutieren darüber. Und dann kommen wir nochmal in einem großen Plenum zusammen und besprechen, was wir herausgefunden haben. Aber wenn ihr sagt, diese Diskussions... wir können auch noch eine eigene Gruppe aufmachen. Also wir müssen jetzt nicht diese vier nehmen, das habe ich mir nur so gedacht. Aber nee, ihr könnt natürlich in den Gruppen auch was ganz anderes reden. Okay, dann würde ich sagen, wir machen... Ja. Darf ich noch einen allgemeinen Hinweis geben? Weil die Themen ja dann aufgeteilt sind und nachher zum Schluss ja aus den Arbeitsgruppen berichtet wird und das diskutiert wird. Einen allgemeinen Hinweis wollte ich noch gerne geben, und zwar, du hast ja sehr richtig auf die Entwicklung, die Geschichte hingewiesen von Taylor, Ford und so weiter bis zu heute. Und heute sozusagen Wertschätzung der Arbeitenden ist gefragt, nicht wie Rhetorik und so weiter, die Beziehungen, die Verhältnisse entsprechend in den Betrieben herzustellen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum wird das so heute gemacht und wieso sind die Maßnahmen, Ansichten und so weiter von Ford und Taylor weg, so oder weitgehend weg, nicht? Das heißt also, es hat sich hier Grundlegendes in der Produktion, in den Dienstleistungsbereichen verändert, nämlich durch die Automatisierungsprozesse der Produktion, dann durch die Informatisierung in den 70er, 80er, 90er Jahren, das hat ja mit den Großrechnern von IBM und so weiter angefangen schon. Und dieses verändert ja die Arbeitsprozesse, die Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist sozusagen dort aufgehoben oder weitgehend, es gibt nicht mehr die einzelnen Handgriffe, dass man irgendein Stück feilt oder sowas, nicht, sondern es werden die Gesamtprozesse müssen in den Blick genommen werden. So, und das heißt also zum Beispiel in einer Messwarte sitzt einer und muss den Gesamtprozess kennen, muss den Installateur, den Reparaturleuten wo das die Elektrizität produziert wird beispielsweise, Hinweise geben und so weiter. Und die dort arbeiten, müssen auch den Gesamtprozess im Blick haben. So, und damit verändert sich prinzipiell die gesamte Arbeitsweise und es verändert sich dadurch, dass nicht mehr wie bei Ford und Taylor sozusagen in Sekundenbruchteilen vorgegeben werden kann, welche Handgriffe zu machen sind, sondern die Beschäftigten müssen selber entscheiden, sehen, das und das ist notwendig und da muss eingegriffen werden und so weiter. Sie müssen das kooperativ miteinander abstimmen. Und so, und das bedeutet eben eine völlig andere Form der Arbeit, Und insofern ist die Psychologie sich ist dem auch gefolgt und die Führungswissenschaften und Methoden und so weiter haben sich dementsprechend entwickelt, sodass man heute eben Richtung Beratung, Rhetorik, Wertschätzung, gemeinsame Feiern mal machen und so weiter, das sich sozusagen entwickelt hat. Und da wollte ich noch einen Hinweis geben. Das bedeutet, achso, und dann haben Prozesse stattgefunden, was auch noch sehr wichtig ist, dass es gibt sogenannte Profit Center. So, man hat also die kapitalistische Ökonomie in die Betriebe gepflanzt, nicht also in die Arbeitsprozesse gepflanzt, indem man gesagt hat, man macht Profit Center und diese Profit Center haben entsprechende Leitlinien und Pläne und sind zusammengesetzt aus den Beschäftigten. Die Beschäftigten arbeiten dort zusammen und wollen innerhalb eines Jahres einen vorgegebenen Profit erreichen mit bestimmten Leistungen und so. Und das ist sozusagen, man versucht, den Kapitalismus in den Betrieb hinein, in die beschäftigten Strukturen hineinzupacken. Und dadurch, und das wird dann auch mit vielleicht, das wird dann auch honoriert mit entsprechenden Löhnen oder Lohnzulagen und so weiter. Und man hat es ja bei der Wehbesoldung nicht anders. Da ist es ja genauso, es gibt die Wehbesoldung, die 1500 Euro unter der vorherigen Zielbesoldung liegt ungefähr, was denn die Professoren durch Leistungszulagen wieder aufarbeiten können, wenn sie entsprechende Zeichenzahlen produziert haben und so im Jahr. Also gut, das also und ganz da kurz ist die Profit Center, dass die Leute halt quasi in so kleineren Gruppen sofort ein Feedback bekommen, selbst in großen Konzernen, wie viel sie jetzt erwirtschaftet haben. Sie müssen innerhalb eines Jahres sozusagen innerhalb des Betriebes etwas erwirtschaftet haben. Ja, okay. Und das eigenständig. Und so, das ist sozusagen die Vorgabe. Es wird von den Führungskräften nicht mehr detailliert sozusagen vorgegeben, was sie zu tun haben, sondern es ist die generelle Aufgabe, die vorgegeben wird. So, nur einen kurzen Hinweis noch. Ja, und Outsourcing und so weiter, da kann ich nur die Empfehlung geben, in dem Verlag Edition Sigma gibt es hinreichend Literatur zur Industriesoziologie, die Grundlage gibt auch für die psychologischen Arbeits- und organisationspsychologischen Entwicklungen, die im letzten Jahr stattgefunden haben. Also das kann ich da nur empfehlen. Und ein letzter kurzer Hinweis, Humanisierung der Arbeit. Das weiß wahrscheinlich keiner mehr, das war ein Programm der Bundesregierung Anfang der 80er Jahre, wo es darum ging, sozusagen den neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen und die Arbeit zu humanisieren. Also ich habe da selber Projekte auch gehabt in dem Zusammenhang. So viel. Ja, noch kurz zu dem sozusagen Kapitalismus in den Firmen, aber das Ganze ist natürlich, dass mir dann das Zeug trotzdem nicht gehört. Ne? Also ich habe dann auch irgendwann mal so gewesen, ich rationalisiere mich selber weg. Also die Leute werden sozusagen dazu getrieben, das alles zu optimieren, aber sie haben, also den Mehrwert kriegen wir ja trotzdem nicht. Also es fühlt sich zwar so an, als könnte ich da voll viel drin machen, aber es ist natürlich nicht. Das ist natürlich die, das habe ich auch erfahren von großen Unternehmen, die bei Profitcentern und so weiter kommt es ja auch darauf an, dass das Wissen verallgemeinert wird, was die Einzelnen haben, nicht, weil die arbeiten ja zusammen, kooperativ. Das bedeutet, der Gesamtprozess muss jedem Einzelnen bekannt sein. So, und dann ist die Forderung sozusagen, jeder stellt sein Wissen bereit. Und dafür haben sie Expertensysteme entwickelt. In Unternehmen und in diese Expertensysteme am Computer soll eben jeder sein Wissen reinschreiben. Nur, Punkt war, macht keiner. Nicht, weil sie sind ja Konkurrenten. Ja, vor allem, wenn sie es machen, wenn sie gekündigt sind, dann wird ihre Arbeit outgesourced oder sowas, aber das Wissen bleibt da, das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Ja, eben. Und so. Zwar nicht alle, aber ein Teil, das wird dann natürlich rationalisiert. Und die Rationalisierung machen nicht die Arbeiter, die im Profitcenter arbeiten, sondern das macht natürlich das Unternehmen insgesamt. Also insofern werden dann auch die Profitcenter reduziert, wenn denn hinreichend Wissen drin ist im Expertensystem. Na gut, also oder es passiert halt das, dass diese Arbeit, dass der Arbeitsprozess dokumentiert wird, dass der dann quasi reduziert wird auf 12 Handgriffe und Personen, die vorher in diesem Arbeitsprozess involviert waren und nicht nur diese 12 Handgriffe konnten, sondern auch noch mit Herausforderungen umgehen konnten, den Prozess davor und danach kannten, werden wegrationalisiert und plötzlich, und das kennt man ja, dass man dann plötzlich mit Menschen konfrontiert ist, die nur diese 12 Handgriffe können, aber keine, wenn man mal einen Sonderwunsch hat oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, da nicht drauf reagieren können, weil sie ausschließlich diesen Arbeitsprozess kennen und halt super gering qualifiziert sind, dafür aber wenig kosten. Das gibt es ja auch noch, ne? Das ist auch so eine Folge. Achso, vielleicht noch. Die erste Krise und das Unternehmen ist weg, ne? Mit solchen Leuten. Also es ist eigentlich auch immer so mit den ganzen, wenn immer die Zielstrebigsten gefordert werden, das sind aber die Leute, die sich nie durch eine Krise gewurschtelt haben. Und diese Krisenfestigkeit fehlt einem dann. Also ich glaube, das ist auch was Grundsätzliches. Das ist ja, wenn man psychologisch studieren will, dann erstmal einen ziemlich krassen Schnitt braucht. Und ich glaube, Leute, die sehr krisengebeutelt sind, die kommen ins Psychologiestudium gar nicht rein, weil die halt noch die Noten dafür haben. Und dann gehen halt ganz viele Leute zu Therapeuten, die nie eine Krise erlebt haben. Und Therapeuten wissen auch nicht, was sie denen sagen sollen, weil sie können sich gar nicht vorstellen, wie man tickt, der Depressionen hat. Also ich glaube, das ist grundsätzlich, dass Krisenfestigkeit total wichtig ist im Unternehmen. Noch einen kurzen Hinweis, was ich bei der Arbeitsorganisationspsychologie im Moment vermisse, ist die aktuelle Diskussion über die Employability, also die Beschäftigungsfähigkeit, wie sie in der Lissabon-Agenda 2000 schon von Europa beschlossen worden ist. Und damit in Verbindung steht ja die Kompetenzentwicklung der Personen. Also der Kompetenzbegriff steht ja sozusagen gegen den Bildungsbegriff. Und das hat Auswirkungen oder das greift auch das, was ich eben sagte, auf in diesem Kompetenzbegriff, nämlich die umfassende Kompetenz der Personen zu entwickeln, so wie sie sein sollen, damit der Betrieb sie optimal nutzen kann, die Personen. Nicht? Also, und da müsste die Arbeits- und Organisationspsychologie sich auch kritisch mit auseinandersetzen, mit diesen neuen Entwicklungen, die es aktuell gibt. Und es muss ja jetzt, ich weiß nicht ab welchem Jahr, jetzt muss ja auf jedes Zeugnis, Bachelor-Master-Zeugnis, muss ja immer draufgeschrieben werden, das ist denn der Niveaustufe 5 im deutschen Qualifikationsrahmen.